Waffenjäger bomben und bauen Kinder ab. Sie machen Deutschland Städte zu einem Massengrab. Und diese scheiß Besatzer sind heute noch immer da. Besatzer raus, wir scheißen auf die USA. Hamburg, Berlin und Dresden, Hiroshima, Vietnam. Millionenfach ist Morden und Todklagen an. Für uns ist eure Freiheit die beste Cholera. Besatzer raus, wir scheißen auf die USA. Sie werfen ihre Bomben auf Kinder und auf Frauen. Sie bringen Tod und Elend und tausendfaches Grauen. Es hat sich nichts geändert, es ist wie's immer war. Besatzer raus, wir scheißen auf die USA. Heute das eben Bagdad oder Afghanistan. Die Luftwörter sind feige und greifen weiter an. Der Tod hat einen Namen, er heißt Amerika. Besatzer raus, wir scheißen auf die USA.